أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah. Wir danken ihm, erstreben seine Hilfe und bitten um seine Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren Missetaten. Den, den Allah recht leitet, für den gibt es keine Recht, für den, der wird nicht irregeleitet. Und wen Allah irreführt, für den gibt es keine Rechtleitung. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Nur er ist es wert, angebetet zu werden. Er ist einzig und hat keinen Partner. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbt nicht anders, außer als Muslime, als Gottergebene. O, ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat. Aus diesen erschuf er ihm die Gefährtin und aus beiden ließ er viele Männer und Frauen sich vermehren. Fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet und fürchtet ihn besonders in der Pflege der Verwandtschaftsbande. Wahrlich, Allah wacht über euch. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und redet das rechte Wort. Er wird eure Werke recht machen vor euch und euch eure Sünden vergeben. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, wird gewiss einen gewaltigen Erfolg erreichen. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und der beste Weg ist der Weg des Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die schlechteste Sache ist die Neuerung in der Religion und jede Erneuerung ist eine Bida und jede Bida ist ein Irregehen und jedes Irregehen wiederum im Feuer. Die letzten Vorträge, die Adnan gemacht hat, waren über Fiqh, also über was sind die Arten des Wassers, mit denen man sich sauber machen kann, wie macht man sich sauber, die Vorbedingungen davon, ist kurz auf das Gebet eingegangen. Und hat auch über, wir haben auch angeschnitten das Thema von Aqida, haben wir auch angeschnitten. Und einige andere Sachen von Al-Bidaya wal-Nihaya, die Sachen, die kurz vor dem Ende stattfinden, bevor Allah SWT diese Erde vernichten wird. Und wenn man sich diese Vorträge anhört, dann verliert man immer so ein bisschen das Hauptaugenmerk, worum es eigentlich im Islam geht. Und wir alle wissen ja, dass die erste Säule des Islams die Shahada ist. Und die Shahada hat Bedingungen. Und die zweite, Alaikum Salam, und die zweite Sache, die im Islam eine fundamentale Rolle spielt im Islam, ist das Gebet. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die Anwesenden hier ihre fünfmaligen Gebete verrichten. Nichtsdestotrotz möchte ich mich selber in erster Instanz daran erinnern, an das Pflichtgebet im Islam und an zweiter Instanz an euch und vielleicht an dritter Instanz an diejenigen, die es vielleicht später mal hören. Ich lese das ganz kurz vor und versuche dann ein bisschen darauf einzugehen. Es ist wichtig zu wissen, dass das Gebet ein wichtiger Faktor ist, welcher einen Muslim von einem Glaubensverweigerer unterscheidet. Leider sehen wir heute in der islamischen Welt eine Tendenz, welche sich im Vernachlässigen und Auslassen des Gebets zeigt, obwohl das Gebet für einen Muslim eine sehr große Verantwortung darstellt. Aus diesem Grunde besteht die Notwendigkeit, die Relevanz des Gebets im Islam zu betonen, seine Regeln zu erklären und diese im alltäglichen Leben des Muslims wiederzubeleben. Dieser Aufruf ist eine Ermahnung für alle Gläubigen so Allah will. Vorab sollten wir wissen, dass derjenige, welcher das Gebet unterlässt, eine Niederlage gegen sein eigenes Ego akzeptiert und sein schlechtes Ende mit seinen eigenen Händen vorbereitet. So eine Person wird bei gläubigen Muslimen Abscheu erwecken und nicht auf dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam sterben. Hierzu als allererstes, was leider, wir sind ungefähr 1,6 Milliarden Muslime auf dieser Erde. Und das Traurige daran ist, dass die Realität so ist, dass die Minderheit von diesen 1,6 Milliarden Muslime fünfmal am Tag beten. Und wenn wir sagen fünfmal am Tag beten, dann meinen wir nicht fünfmal am Tag beten, wenn wir gerade nichts Besseres zu tun haben, weil wir zu Hause sind oder irgendwo gerade am Rumchillen sind, sondern fünfmal am Tag beten heißt fünfmal am Tag beten, egal wo wir uns befinden und egal in welchem Zustand wir uns befinden. Denn leider sehen wir immer wieder, dass sobald man irgendeine Last auf sich hat, sei es, dass es eine Reise ist oder dass wir im Krankenhaus sind oder beim Einkaufen sind oder bei Verwandten oder Bekannten sind, die vielleicht das Gebet oder auch so vielleicht Kuffar sind, dass sofort dann das Gebet zur Seite geschoben wird oder wo man dann sagt, ich hole das dann nach oder wie auch immer. Und das Traurige daran ist, dass die Muslime dann für sich selber eine Regel erfinden, wofür es keinen Beweis gibt von Kitab und Sunna. Das heißt, wenn man sagt, ja, ich bin ja unterwegs oder ich bin ja im Krankenhaus oder man sucht dann einfach irgendwelche Ausreden, um das Pflichtgebet nicht zu verrichten. Und das, was ich jetzt sage, sage ich nicht für mich als Person, sondern ich kann ja nur von mir ausgehen, weil ich ja nicht weiß, was ihr macht, wenn ihr draußen seid. Wenn ich zum Beispiel das Letzte, was mir passiert ist, wo ich dann einkaufen gegangen bin und die Gebetszeit dann kam und ich dann mir eine Ecke gesucht habe und habe dann da unten Pappe hingelegt und habe dann das Gebet verrichtet. Ich habe mich in dem Augenblick so stolz gefühlt und so, das hat mir so einen Imanschub gegeben, dass Allah mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich das Gebet dort verrichtet habe. Und das macht aus einem, wer das macht, das macht aus einem einen Qarib, einen Fremden unter den Muslimen. Wenn dich dann einer sieht von den Kuffar, das ist sowieso schon das eine, dass einer einen sieht, wie er seinen Kopf auf den Boden, auf den namatschigen Boden oder auf den nassen Boden kniet und auf den Boden tut, den Kopf, das ist eine Sache. Aber leider sehen wir, dass die Muslime, die so einen sehen, auch noch ihren Kopf schütteln und sagen, kann er das nicht zu Hause machen, kann er das nicht zusammenlegen, kann er das nicht einfach machen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und wenn hier jetzt gesagt wird, das stimmt ohne Zweifel, da gibt es überhaupt keinen Meinungsunterschied, dass derjenige, der das Gebet unterlässt, dass der in erster Instanz eine Niederlage gegen sein eigenes Ego akzeptiert und der mit seinen eigenen Händen für sich ein schlechtes Ende vorbereitet. Jetzt gibt es, was das Urteil angeht, ob eine Person, die nur ein Gebet oder mehrere Gebete oder sein ganzes Leben lang nicht einmal sein Gebet gemacht hat, ob derjenige Kafir ist oder nicht, darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber eins muss man sich fragen. Man sollte sich nicht die Frage stellen, wenn ich jetzt ein Gebet nicht bete, bin ich dann ein Kafir oder nicht? Sondern man soll sich lieber das Argument in den Kopf holen, ein Kafir betet nicht, ich bin aber ein Muslim. Das sollte man sich in den Kopf holen. Und wenn wir jetzt sehen, was Allah SWT dazu sagt, nämlich er sagt in ungefährer Bedeutung, dann aber kamen nach ihnen Nachfahren, die das Gebet vernachlässigten und ihre Leidenschaften folgten. So gehen sie nun sicher dem Untergang entgegen. Also die Leute, die das Gebet vernachlässigen und ihren Leidenschaften folgen. Das haben wir ja gerade gesagt, die Leute, die das Gebet nicht zur rechten Zeit oder vielleicht gar nicht beten und dann auch noch mit ihren Aussagen, mit ihren Ausflüchten kommen, wen folgen sie da? Kein anderen als ihren Nefs, ihren Leidenschaften. Weiter sagt Allah total in ungriffiger Bedeutung, ein jeder wird für das aufkommen, was er vorausgeschickt hat. Ausgenommen von den Rechten, die einander in Gärten fragen, nach den Schuldigen. Was hat dich in Saqqar, in brennendes Feuer gebracht? Sie sagen, wir waren nicht bei denen, die beteten. Weiter sagt Allah SWT, bereuen sie aber und verrichten das Gebet und entrichten die Zakat, so sind sie eure Brüder im Glauben und wir machen die Zeichen klar für die wissenden Leute. Auch sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, zwischen Iman und Kufr liegt das Unterlassen des Gebets. Das ist ein Beweis, den die Gelehrten nehmen für den Hukum, für das Urteil, dass derjenige, der ein Gebet absichtlich verlässt, dass der sofort ein Kafir ist. Die Wichtigkeit des Gebets wird ebenfalls in einer anderen Überlieferung mitgeteilt. Das Erste, wonach der Diener Allahs am Tag des Gerichts gefragt wird, ist das Gebet. Wenn diese erste Abrechnung ordentlich ist, so werden seine anderen Taten auch berichtigt. Waren aber seine Gebete verdorben, so werden seine anderen ebenfalls verdorben sein. Und hier am Anfang hat der Autor gesagt, dass derjenige, der einen sieht, genau, so eine Person wird bei den gläubigen Muslimen Abscheu erwecken. Also wenn wir zum Beispiel zusammen sind oder wenn wir in einer Gemeinschaft sind, bei Verwandten, Bekannten oder auch so irgendwo sind wir mit Muslimen zusammen und es wird zum Gebet gerufen und die Muslime, also diejenigen, die sich zum Islam zuschreiben, nicht aufstehen und nicht beten, wenn du kein Abscheu zumindest in dein Herzen gegen diese Leute hegst, dann musst du auf jeden Fall mindestens dein Iman hinterfragen. Weil du musst, das ist ein ganz wichtiges Prinzip in Islam, du musst das hassen, was Allah hasst. Und Allah hasst Ungehorsam gegenüber ihm. Und du liebst das, was Allah liebt, nämlich das ist der Gehorsam, die Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Beste wäre natürlich, wenn du sie einlädst zum Gebet und sie dir dieser Einladung folgen. Aber das ist normalerweise auch deine Pflicht, dass du zumindest sie zum Gebet aufforderst. Wenn sie nicht folgen, so hast du deine Pflicht getan. Nichtsdestotrotz darfst du ihnen aber keine uneingeschränkte Zuneigung zeigen. Und der beste Beweis ist, ist das Beispiel von Ibrahim a.s., als er zu seinem Vater gesagt hat, als er die Götzen gedient hat und angebetet hat, da hat der Ibrahim a.s. zu seinem Vater gesagt, inna bura'a minkum, ich sage mich los von dir und von dem, was du anstattdessen Allahs angebetet hast. Und so hat sich der Prophet Ibrahim a.s. von seinem eigenen Vater losgesagt. Aufgrund was, natürlich ist das jetzt Schirk, aber nichtsdestotrotz ist es ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen so lange bekämpfe, bis sie bezeugen, dass kein Gott da ist außer Allah. Er hat einzig das Recht angebetet zu werden und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und bis sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Wenn sie dies tun, so bewahren sie ihr Leben und ihre Güter vor mir, es sei denn, sie begehen eine nach dem Islam strafbare Handlung und ihre Rechenschaft ist letzten Endes bei Allah. Und wenn wir jetzt sehen, wenn wir uns das Beispiel, weil wir sagen ja immer, wir folgen den Propheten und wir folgen den Sahaba, wenn wir uns daran ein Beispiel nehmen, was denkt ihr, wenn zur Zeit des Propheten Muhammad s.a.w. ein Nicht-Araber, damals gab es ja auch Nicht-Araber, die zum Islam übergetreten sind, zum Islam übergetreten ist und die Zeit des Gebets kam. Was hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt? Hat er gesagt, ja, dann geh erstmal nach Hause, Hauptsache du hast erstmal die Shahada gesprochen. Und er hat gesagt, mach Rusul und geselle dich uns bei und mach einfach nur die Bewegung nach. Und ich sage dir dann hat er ein paar Sachen noch gesagt, die man sagen soll für den Anfänger, damit er das Gebet in der Gemeinschaft mitbeten kann. Wiederum in einer anderen Überlieferung sagte er, mein Becken im Paradies ist länger als die Entfernung zwischen Ile und Aden. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Die Steine in diesem Becken sind zahlreicher als die Sterne. Weißer als Milch, süßer als Honig. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Gewiss werde ich die Menschen von meinem Becken verjagen, so wie jemand die Kamele von seinem Becken in dieser Welt verjagt. Daraufhin fragten seine Gefährten, O Gesandter Allahs, wirst du uns an jenem Tag erkennen können? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja, an diesem Tag werdet ihr eine Ausstrahlung haben, wie keine andere Gemeinschaft zuvor. Ihr werdet derart zu mir kommen, dass durch die Wirkung der Gebetswaschung eure Gesichter und Füße leuchten werden. Und wir wissen alle, es gibt eigentlich, natürlich kann man auch, wo du die Gebetswaschung außerhalb für das Gebet auch verrichten, einfach um in einem reinen Zustand zu sein. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es ganz klar, dass einer, der noch nicht mal fünfmal am Tag betet, bestimmt keinen Grund hat, mehrmals am Tag die Gebetswaschung zu vollziehen. Und jetzt geht der Autor auf diejenigen ein und sagt, was glaubst du, unter welchen Leuten du sein wirst, an jenem Tage, an dem der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Menschen von sich weisen wird und sie von seinem Becken verjagen wird? Wo wirst du stehen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird gewiss diejenigen erkennen, die sich zum Gebet wuschen und ihre Pflichten diesbezüglich erfüllten. Wie soll er aber dich erkennen und dich zu seinem See hinlassen, der du nicht mal betest? Sage mir wie, du gehörst zu denjenigen, die nicht beten. Allah sagt, denn er spendete nicht und betete nicht, sondern er leugnete die Koranverse und wandte sich ab. Willst du nun nach all diesen Drohungen immer noch ins Paradies treten? Das sollte man sich wirklich fragen. Einer, der nicht fünfmal am Tag betet oder der nur sporadisch betet oder nur betet, wenn er dazu die Zeit und die Möglichkeit hat und vielleicht auf der Arbeit oder auf der Schule oder auf der Uni oder bei Verwandten, die vielleicht sogar dem Islam negativ eingestellt sind. Es gibt ja durchaus teilweise muslimische Familien, die, wenn du den Islam praktizierst, die dann sich über dich lustig machen. Und wenn du nicht dazugehören möchtest, dass sie sich über dich lustig machen, sagst du, ich mache lieber mein Gebet zu Hause oder was auch immer. Und da, gerade dann, muss man beweisen, dass man an das Gebet festhält und dass man das Gebet, egal wo man sich befindet, verrichtet. Denn das Gebet ist nicht so eine große Bürde, wie Shaitan uns immer versucht einzuflüstern. Egal welches ist, 4 Rekka oder 3 Rekka oder 2 Rekka. Und wenn wir nur die Pflichtgebete machen, so haben wir unsere Pflicht schon erfüllt. Allah sagt im Koran, wendet euch zu ihm und fürchtet ihn und verrichtet das Gebet und seid nicht unter den Götzendienern. Wenn Allah jetzt sagt, und seid nicht unter den Götzendienern, das bezieht sich auf einen anderen Ayah, wo Allah sagt, habt ihr nicht diejenigen gesehen, die ihre Leidenschaft zu einem Götzen macht, die sie anbeten. Das heißt, jedes Mal, wenn du deiner Leidenschaft den Vorzug gibst gegenüber dem Befehl von Allah, dann hast du nicht unbedingt großen Schirk gemacht, aber du hast schon den Gehorsam mehr deiner Leidenschaft gegeben als den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich spielt da die Niyya eine ganz wichtige Rolle, ab wann du dann kein Muslim mehr bist und ab wann du einfach nur ein Fasik bist. Doch die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinen Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richten möge, ist nichts anderes als Sami'na wa ata'na. Wir hören und wir gehorchen. Und sie sind es, die Erfolg haben werden. Allah der Erhabene hat den Satan verflucht und ihn von seiner Barmherzigkeit ausgeschlossen. Auch wird er ohne Zweifel für immer und ewig ins Feuer eintreten. Da dieser dem Befehl Allahs widersprochen hat, hochmütig wurde und sich nicht vor Adam a.s. niederwarf. Es heißt im Koran, und als wir zu den Engeln sprachen, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder bis auf Iblis. Er weigerte sich und war hochmütig. Und damit wurde er einer der Ungläubigen. Für eine Sujud, die er nicht gemacht hat. Weil er gesagt hat, ich bin besser als er, als Adam a.s. Adam a.s. ist aus Lehm, aus Wasser und Erde und ich bin aus Feuer. Und wenn wir jetzt, also die Leute, die damals, die Mushrikun, die haben auch aus einem Grund teilweise auch den Islam nicht angenommen, weil sie gesehen haben, wie die Muslime beten und sie haben gesagt, ich kann es nicht ertragen, dass mein Gesicht niedriger ist als mein Po. Weil der Po ist ja höher als das Gesicht. Das ist ja die Demütigung, die man vor Allah dann zeigt. Und das ist ein Grund gewesen, warum einige Mushrikun den Islam nicht angenommen haben, weil sie gesagt haben, ich kann das nicht. Ich kann nicht meinen Kopf niedriger machen als mein Gesäß. Weil das Kopf ist ja das Wichtigste vom ganzen Körperteil. Satan wurde also von Allah verflucht, weil er sich nicht vor Adam a.s. niederwarf. Wenn dies so ist, was wird dann aus jemandem, der sich nicht vor Allah niederwirft und sich damit seinem Befehl widersetzt? Obwohl Allah der Erhabene sagt, doch folgendes im Koran, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen sollen. Ein weiterer Vers, der die Relevanz des Gebets aufzeigt, ist der folgende. Sprich zu meinen Dienern, die gläubig sind, auf dass sie das Gebet verrichten. Als Abu Bakr, radiallahu an, naher Freund und Schwiegervater des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Kalif wurde, gab es ein Gebiet, deren Bevölkerung keine Zakat zahlen wollte. Daraufhin hat er gegen sie gekämpft. Folgende Überlieferung schilderte den Vorfall. Ganz kurz, das ist ein bisschen lang, der Hadith. Gab es Leute, die diese Zakat nicht bezahlt haben, dann hat er gesagt, ich werde sie so lange bekämpfen, bis sie diese Zakat bezahlt. Wenn Abu Bakr Leute bekämpft, die sich weigern, die Zakat zu zahlen, was ist dann mit denjenigen, die kein Gebet verrichten, das einen höheren Stellenwert hat? Was hätte Abu Bakr oder Omar mit euch gemacht? Seid ihr wirklich noch Muslime? Lasst uns nicht selber betrügen. Auch sollten wir nicht allein auf die Barmherzigkeit Allahs uns verlassen, da dies ebenfalls eine Methode des Teufels ist, um uns irre zu führen und vom rechten Weg abkommen zu lassen. Allah sagte, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn und fürchtet den Tag, an dem kein Vater etwas für seinen Sohn tun kann und kein Sprössling im Geringsten etwas für seinen Vater tun kann. Wahrlich, Allahs Verheißung ist wahr. Darum soll das Leben dieser Welt euch nicht verführen, noch soll Satan über euch noch soll Satan euch über Allah mit euren Denken täuschen. Die Barmherzigkeit von Allah und die Bestrafung, der Zorn von Allah, das sind zwei Flügel, haben die Gelehrte, die immer in einer gewissen Art und Weise aufrechtgehalten werden müssen, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben sollen. Wir dürfen uns weder auf die Barmherzigkeit von Allah verlassen, noch dürfen wir Taten machen aufgrund nur des Zornes von Allah subhanahu wa ta'ala. Und da sehen wir auch, viele Muslime benutzen genau dieses Argument und sagen, ich sage doch La ilaha illallah, ich bin doch ein Muslim und ich bestätige doch, dass Allah das einzige Recht hat, angebetet zu werden, dass der Prophet der letzte Gesandte ist. Aber ich habe halt meine Schwierigkeiten mit dem Gebet. Und als ich das letzte Mal eine Unterhaltung mit einem Verwandten hatte, da habe ich ihm gesagt, dass in einem islamischen Land, wenn die Scharia eingesetzt ist, dass es dann sogar Pflicht ist für die Regierung, die Leute zu zwingen zu beten. Auch wenn sie das dann nur machen aus dem Zwang von der Regierung. Und hat er gesagt, das ist ja total bescheuert, weil das mache ich ja dann nicht mehr für Allah. Darum geht es dann auch gar nicht mehr. Sondern es geht um den Schaden von den anderen abzuwenden. Weil wenn das erstmal Schule macht, dass die Leute nicht beten und sich auf die Barmherzigkeit von Allah verlassen, dann werden immer mehr folgen. Das sehen wir ja jetzt auch. Leider nicht nur in Darul Kufr, sondern auch in Darul Islam. Eines Tages wurde Umar ibn al-Khattab zweiter nachfolgender Kalif der Muslime, schwer krank. Da er nicht am Gemeinschaftsgebet teilnehmen konnte, fragte er diejenigen, die bei ihm waren, ob alle Muslime das Gebet verrichtet hätten. Seine Gefährten bejahten dies. Daraufhin sagte er, diejenigen, die das Gebet unterlassen, haben keinen Anteil am Islam. Auch sagte Abu Huraira einst, die Gefährten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahen keine Tat als Kufr, außer das Unterlassen des Gebets. Das ist auch ein Beweis, den die Gelehrten nehmen, um den Hukum zu machen, dass derjenige, der das Gebet absichtlich verlässt, kein Muslim mehr ist. Ibn Mas'ud, ein bekannter Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, derjenige, der das Gebet unterlässt, hat keine Religion. Abu Darda pflegte zu sagen, derjenige, der nicht betet, hat keinen Iman. Von den bekannten Gelehrten sagte auch Imam Hafiz Mundiri, unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren der Meinung, dass man Kufr, Unglaube begangen hat, wenn man absichtlich das Gebet während der vorgeschriebenen Zeitspanne nicht verrichtet. Unter anderem Omar, Abu Huraira, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Mu'az ibn Jabal, Jabir ibn Abdullah, Abu Darda, Abdurrahman ibn Auf und andere. Ibn Qayyim sagte, es gibt niemanden unter den Gefährten, von dem bekannt wäre, der etwas anderes gesagt haben soll. Imam Ahmed sagte, hat folgende Regel für einen festgelegt, der nicht betet. Wer auch immer während der Gebetszeit zum Gebet gerufen wird und daraufhin absichtlich antwortet, dass er nicht beten wird, muss zur Strafe getötet werden. Natürlich nur in einem islamischen Staat und auch nur von der Autorität, also von der Polizei. Das dürfen wir nicht selber machen, auch in einem islamischen Staat nicht. Das muss nur von der islamischen Regierung durchgeführt werden. Wir dürfen das nicht. Individuen dürfen keine Selbstjustiz machen. Was erwartet ihr denn noch für eine Belohnung von Allah, indem ihr nicht betet? Wollt ihr mit dieser Haltung und Einstellung immer noch ins Paradies eingehen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Mittlere, das Salatu Asr, das Ikine Namas, nicht betet, dessen Taten sind umsonst. Das ist in Bukhari. Und wenn wir uns nur diesen Hadith angucken, der ohne Zweifel sahih ist, dass nur wer das Ikine nicht betet, dass all seine Taten umsonst ist, was mit einem, der alle Gebete nicht betet? Das passiert jetzt auch, wenn man das jetzt einmal auch nicht macht. Ne? Ja. Also nicht regelmäßig, sondern noch einmal. Genau. Die Himmel und die Erde und alles, was dazwischen ist, wirft sich vor Allah nieder. Was für eine Erniedrigung und was für ein übler Anblick für den, der nicht betet. Seht euch die genannten Verse und Überlieferungen genau an. Denkt darüber tief nach. Lasst euch nicht von eurer eigenen Jugend und von dieser Welt täuschen. Egal, wie lang man auch dein Leben sein mag. Auch du wirst den Tod kosten. Du darfst nicht alles beiseite schieben und in Gottes Vergessenheit geraten. Ohne Zweifel hat Allah dich nicht umsonst erschaffen. Ganz im Gegenteil, er erschuf uns, damit wir ihm dienen. Niemand auf dieser Welt wird für sich alleine gelassen werden. Alles kehrt zurück zum Erhabenen, dem Allmächtigen. Gewiss wird er uns versammeln und uns mit Gerechtigkeit und Wahrheit richten. Der morgige Tag wird diejenigen gehören, der die Anordnungen Allahs befolgen, sich von seinen Verboten fernhalten, die Welt für das Jenseits hergeben und das Vergängliche mit dem Ewigen tauschen. Diese sind es, welche in Sicherheit, Geborgenheit und Frieden sein werden. Ihr Bund mit Allah wird nicht ins Leere gehen. Stellt euch den morgigen Tag vor, wie ihr vor dem Allmächtigen stehen werdet. Was für ein übler Ausgang für diejenigen, die sich nicht vorbereitet haben. Allah sagt, und Jahannam an jenem Tag nahegebracht wird. An jenem Tag wird der Mensch bereit sein, sich mahnen zu lassen. Aber was wird ihm dann noch das Mahnen nutzen? Das wirklich Allerschlimmste ist, an diese Botschaft und ihren Wahrheitsgehalt zu glauben, danach sich wieder abzuwenden, als ob man es überhaupt nicht berühren würde. Kein Schritt wird in dieser Richtung hin unternommen. Glaubst du wirklich, dass Allah, welcher dir das Gebet als Pflicht auferlegt hat, dich nicht erreichen und packen wird? Was glaubst du, was leichter ist, sich von den Begierden und Trieben dieser Welt zu befreien oder von den Strafen und Qualen, die dich im Feuer erwarten? Wenn du wirklich an Allah und an das Jenseits ohne Zweifel glaubst, dann denke tief über diese Angelegenheit nach. Sei ein Vorbild in deinem Handeln und Benehmen für die anderen Menschen und verrichte das Gebet. Die Aufgabe, die nun auf dich fällt, falls du erkannt hast, dass es nach dieser klaren Wahrheit keine andere Alternative mehr gibt, ist, alles daran zu setzen, diese Lebensweise ins Leben zu rufen und dich sofort zum Gebet bewegen. So wirf dich nieder vor Allah, deinem Schöpfer. Gib Acht und sei nicht rebellisch wie Satan einst vor dir. Vergiss auch nicht, falls du in diesem Aufruf kein Ohr schenkst, dass es danach keine Rettung und keine Flucht mehr gibt bei Allah, dem Erhabenen. Du, der du nichts gegen deine Wünsche und Triebe unternimmst, du, der du dadurch Allahs Befehlen widersprichst, du kennst wahrlich die Verse aus dem Koran und du weißt auch ganz genau, dass Allah dir das Gebet aufgetragen hat. Nun tust du so, als wäre dir das alles unbekannt und betest immer noch nicht. Allah sagt, wehe jedem sündigen Lügner, der Allahs Verse hört, wenn sie ihm verlesen werden und dann in Hochmut verharrt, als hätte er sie nicht gehört. Darum verkünde ihm eine qualvolle Strafe. Diese sind jene, welche die Wahrheit kennen, das Licht in dieser Wahrheit sehen und trotzdem absichtlich so tun, als hätten sie die Befehle Allahs nicht gehört. Auch erwähnt Allah diese Menschen im folgenden Vers. Hast du den gesehen, der sich seine eigene Neigung zum Gott nimmt und den Allah aufgrund seines Wissens zum Irrenden erklärt und dem er Ohren und Herzen versiegelt und auf dessen Auge er seinen Schleier gelegt hat? Das merkt man immer wieder, wenn man mit den Leuten redet, die Muslime sind und die nicht beten, und man redet mit denen und du gibst ihnen die Ayat und du gibst ihnen die Hadithe und du sagst ihnen, guck mal, Allah hat dich erschaffen, Allah gibt dir deine Rizq, gibt dir dein Essen, dein Trinken, deine Luft zum Atmen, deine Kleidung, dein Dach über dem Kopf, deine Mutter, dein Vater, alles gibt er dir. Und das ist das Einzige, was er erwartet, noch nicht mal für ihn, sondern für dich alleine. Dieses Gebet ist nicht für Allah, er hat dadurch keinen Mehrbesitz oder es geht ihm nicht dadurch besser, sondern es ist alleine nur für unseren Nutzen, wenn wir das Gebet machen. Und trotzdem sagen sie dann, ja, und kommen dann mit Ausflüchte. Aber wenn es dann darum geht, dass ein Arbeitgeber ihm sagt, was er in einer bestimmten Zeitspanne zu tun hat und was er zu lassen hat, oder wenn es um seine Gelüste geht, sei es Sport, sei es Fußball oder Fitness oder was auch immer, dann ist man bereit, einen gewissen Ritus, ein gewissen System, eine Regelmäßigkeit einzuhalten. Aber wenn es darum geht, dass Allah befohlen hat, zu bestimmten Zeiten eine bestimmte Bewegung mit einer bestimmten Rezitation durchzuführen, dann sind die Leute sich sie lehnen es ab, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich sind sie durch Shaitan beeinflusst. Aber das ist der Ayah, den Allah erwähnt hat, dass er ihre Ohren und ihre Herzen versiegelt hat. Weil welcher Muslim lehnt es immer noch ab, wenn du ihm das so sagst, dass er sagt, nein, ich will immer noch nicht beten. Ich kann nicht. Und du bittelst und bettelst und sagst, bitte jetzt komm und mach Abdest und mach Wudu und lass uns doch beten und lass uns doch Allah danken. Ich bin ja, wie ihr wisst, aus einer christlichen Familie. Wenn man damals so die Leute zum Gottesdienst gerufen hätte, der hätte alleine aus Scham hätten die Leute, die von sich behaupten, Christen zu sein, hätten dann gesagt, okay, ich komm mit in der Kirche und mach den Gottesdienst mit euch. Viele machen das. Einfach nur aus Scham. Die Belohnung ist dahin, ohne Zweifel. Aber es geht um die Tat. Es geht darum, dass man wenigstens sich bemüht, dieses Ritual durchzuführen. O Diener Allahs, befreie dich endlich von diesem Irrweg. Richte dein Angesicht auf den Pfad Allahs, des Erhabenen. Bitte um Vergebung bei Allah und handle, solange du noch die Möglichkeit dazu hast. Wer weiß, vielleicht ist dieser Tag schon der letzte, den du erleben wirst. Schau, was unser Schöpfer zu uns sagt. Nur jene glauben an unsere Zeichen, die sich, wenn sie an sie gemahnt werden, niederwerfen und das Lob ihres Herrn preisen. Und wer ist ungerechter als jener, der an die Zeichen seines Herrn gemahnt wird und sich dann noch von ihnen abwendet. Wahrlich, wir werden uns an den Sündern rächen. Und wenn zu ihnen gesprochen wird, beugt euch, bereuen sie sich nicht. Wehe an jedem Tag den Leugnern, an welches Wort nach diesen wollen sie denn glauben? Heutzutage beobachten wir, dass die Muslime den Tarawih-Gebeten im Monat Ramadan eine große Bedeutung beimessen. Sie rennen in Gruppen in die Moscheen. Nach Ende dieses heiligen Monats ändern sie aber leider ihre Einstellung und unterlassen das Gebet in der Gemeinschaft. Noch schlimmer, einige gehen nur zu Tarawih und lassen die vier Gebete davor, vielleicht beten sie noch Sabbach, weil sie ja aufstehen müssen fürs Essen, und lassen die drei Gebete dann weg und meinen, dass die eine Belohnung haben vom Fasten. Dies ist nicht im Sinne des Islam. Die meisten unterlassen das Gebet sogar gänzlich, als ob es nur diesen Monat des Gottesdienstes geben würde. Allah möge uns vor so einer Haltung bewahren. Auch gibt es unter uns Muslimen Ähnlichkeit mit den Christen und Juden, welche nur an einem Tag in der Woche zu ihrem Gotteshaus gehen. Viele Muslime machen den gleichen Fehler und gehen nur am Freitag in die Moschee. O Diener Allahs, fürchte dich vor Allah, dem Herrn der Welten. Fürchte dich vor jenem Tag, wo du mit Schwierigkeiten deine Fragen beantworten musst. Fürchte dich davor und mache schon deine eigene Rechenschaftsablegung noch vor diesem Tag. Überprüfe dich selber, zeige Reue für deine Haltung, bevor du Reue an jenem Tag zeigst, an dem keine Reue angenommen wird. Wisse auch, nach all dem Gesagten, dass Allah unseren Gottesdienst nicht braucht. Diese sind nur unsere Taten für uns für eine befristete Zeit und Allah wird diese Taten ohne einen Verlust zurückzahlen. Auch gibt es heutzutage Menschen, die Folgendes sagen: Ich bete zwar nicht, aber mein Herz ist rein. Das ist das, was wir am meisten sehen. Und das ist das Resultat von einer Sekte, die nennt sich Murjia, die den Irja gemacht haben. Irja bedeutet, dass man sagt, dass Qaul und Amel, dass Aussage und Taten keinen Einfluss auf mein Iman hat. Die einzige Wichtigkeit ist, dass ich testiere, dass ich bestätige, dass Allah der einzige Gott ist, der das Recht hat, angebetet zu werden, dass Prophet Mohammed der letzte Gesandte ist. Das ist das Resultat von den Murji'a, von damals, die zur Zeit des Propheten Mohammed s.a.w. angestraft wurde, dass sie nicht vom Haut trinken werden. Es gibt wahrlich solche Menschen, welche nicht das Gebet verrichten und ihre Pflichten gegenüber Allah unterlassen, die danach immer noch behaupten, ihre Herzen wären rein. Wie kann das sein? Denn je reiner das Herz, desto mehr muss doch eine Person die Anordnungen Allahs befolgen und nicht das Gegenteil. Wollen diese Menschen ansonsten behaupten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten schlechte Herzen hatten? Diese hochgeschätzten Menschen erfüllten all ihre Pflichten und machten sogar unglaublich viele freiwillige Gottesdienste. Sie beteten sogar nachts. Genau dies waren ihre schönsten Eigenschaften. Dies wird auch von Allah, dem Erhabenen, im Koran erwähnt. Mohammed ist der Gesandte Allahs und die, die mit ihm sind, sind hart gegen die Ungläubigen, doch barmherzig zueinander. Du siehst sie sich im Gebet beugen, niederwerfen und Allahs Huld und Wohlgefallen erstreben. Ihre Merkmale befinden sich auf ihren Gesichtern, die Spuren und die Niederwerfung, die einige haben, ne? Wie kann man also noch sagen, wo doch unser Herr uns ohne Zweifel das Gebet als Pflicht auferlegt hat und das Gegenteil wurde eindeutig in den vorangegangenen Versen und Überlieferungen als Eigenschaften der Glaubensverweigerer, der Götzendiener und der Heuchler bezeichnet, also dass man nicht betet, dass man sich aus welchem Grund auch immer sich nicht beugt und niederwirft. Eine Eigenschaft von Kuffar, Mushrikun und Munafiqun. Jemand, der Diener seiner Wünsche, Triebe, Neigungen und Bedürfnisse ist, anstatt Diener seines Schöpfers zu sein, kann unmöglich ein reines Herz haben. Zuletzt noch eine Ermahnung an diejenigen, die nachlässig im Gebet sind und zur Schau stellen. Wehe diejenigen Betenden, die bei der Verrichtung ihres Gebets nachlässig sind, die nur dabei gesehen werden wollen. Und wenn, also, das ist zuallererst eine Erinnerung für mich, dass ich standhaft bleibe am Gebet, aber auch für euch. Und ihr solltet das vielleicht auch mitnehmen für eure Bekannten, für eure Verwandten, dass wenn ihr das nächste Mal in einer Gesellschaft seid, wo nicht gebetet wird, obwohl ihr den Ezan macht, dann ladet sie nochmal ein zum Gebet, erinnert sie an die Belohnung, wenn sie das immer noch nicht hören, vielleicht die Bestrafung noch kurz erwähnen. Und dann habt ihr eure Pflicht getan. Und was wir auch daraus ziehen sollten, ist, dass wir wirklich immer an das Gebet festhalten, egal wo wir uns befinden. Auch wenn wir uns im Krankenhaus befinden und krank sind, dann machen wir Tayammum oder die Möglichkeit, die uns Allah in dieser Situation halt gegeben hat. Die Hauptsache ist, dass wir immer durchgehend im Gebet sind. Weil diejenigen, die beten, haben immer eine Verbindung mit Allah, sind im Gespräch mit Allah und deren Iman bleibt dann auch auf eine gewisse Höhe. Aber wenn man das Gebet sein lässt, wenn ihr das mal, ich weiß nicht, ob das bei irgendeinem von euch irgendwann mal vorgekommen ist, dass ihr mal ein paar Tage nicht gebetet habt oder zwischendurch mal das Gebet vernachlässigt habt, dann merkt man sofort, dass der Iman unten im Keller ist. Und wenn ihr das mal bei anderen beobachtet, wenn ihr seht, dass Leute das Gebet vernachlässigt haben, dann sieht man immer, mit dem Gebet fängt es an und dann geht es immer tiefer. Und umgekehrt genau das Gleiche. Es gibt Leute, die haben mit dem Islam nicht viel zu tun, aber sie beten fünfmal am Tag und deren Iman wird immer mehr, bis sie irgendwann mal vernünftige Praktizierende, in jederlei Hinsicht praktizierende Muslime sind. Aber angefangen hat es dann immer mit dem Gebet. Da möchte ich jetzt beenden. Wenn einer noch was kurz dazu sagen möchte, dann kann er was dazu sagen. Ansonsten möchte ich das jetzt hier beenden. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik. Galaxy, ja, das sind Galaxy. Das ist nichts für Profis.